20 Jahre lang an einem Gehirntumor gestorben. Er ist vor allem als Richard Gilmore aus der Serie Gilmore Girls bekannt. Das betrifft viele im Unterland. Sicher unterwegs in Tirol sind Sie mit dem Live-Radio-Verkehrszentrum. Julia Heidegger. In Kitzbühel bleibt bis 20 Uhr die komplette Innenstadt für den gesamten Verkehr gesperrt. Da findet heute das Neujahrsfeuerwerk statt. Sie werden über die B161 Pastorenstraße und über die B71 Brixen-Leichstraße. Wie ist es für Sie da? Gute Nacht. Live-Radio am ersten Tag im neuen Jahr. Ich bin schon mit Jeff in Charge gewesen, mit der ich mir noch nicht vorstelle. Mhm. Und wie stark haben wir die Rudi eigentlich, oder? Wir haben einen, die uns über Geld bei Gritschab, werden wir ausgelost und wissen weiter. Echt Schularbeiter wie einen Führer haben, ah? Da hinten da kam. Ich muss bei mir die Mann nehmen, dann sind sie auch richtig.